Abschnitt 43. Aus Oblomov von Ivan Alexandrowitsch Goncharow, übersetzt von Clara Brauner. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Vierter Teil, viertes Kapitel, Teil 2. Olga ahnte nicht, weshalb Stolz gekommen war, erhob sich sorglos vom Sofa, legte das Buch fort und ging auf ihn zu. »Störe ich Sie nicht?« fragte er, sich in ihrem Zimmer, das nach dem See hinausging, ans Fenster setzend. »Haben Sie gelesen?« »Nein, ich habe schon zu lesen aufgehört. Es wird dunkel. Ich habe auf Sie gewartet«, sagte sie weich, freundschaftlich und zutraulich. »Umso besser. Ich muss mit Ihnen sprechen«, bemerkte er ernst, ihr einen Sessel ans Fenster schiebend. Sie fuhr zusammen und blieb erstarrt stehen. Dann ließ sie sich mechanisch auf den Sessel nieder und saß mit gesenktem Kopfe und ohne die Augen zu erheben in einem schrecklichen Zustand da. Sie wünschte sich jetzt 100 Werst von diesem Orte fort. In diesem Augenblick glitt die Vergangenheit wie ein Blitz durch ihr Gedächtnis. »Das Gericht beginnt. Man darf mit dem Leben nicht wie mit Puppen spielen«, hörte sie eine Stimme. »Scherze damit nicht, sonst musst du es büßen.« Sie schwiegen einige Minuten lang. Er sammelte merklich seine Gedanken. Olga betrachtete ängstlich sein abgemagertes Gesicht, die gefurchten Brauen, die mit dem Ausdruck von Entschlossenheit aufeinander gepressten Lippen. »Nemesis«, dachte sie, innerlich erbebend. Beide bereiteten sich wie zu einem Zweikampf vor. »Olga Sergejewna, Sie erraten gewiss, wovon ich sprechen will«, sagte er und blickte sie fragend an. Er saß an einer Zwischenwand, die sein Gesicht verdeckte, während das Licht voll auf sie fiel, so dass er von ihren Zügen ablesen konnte, was in ihr vorging. »Wie kann ich es wissen?«, antwortete sie leise. Diesem gefährlichen Gegner gegenüber äußerte sie weder jene Willenskraft noch jenen Charakter, weder den Scharfsinn noch die Selbstbeherrschung, mit denen gewaffnet sie immer vor Oblomov erschienen war. Sie begriff, dass, wenn sie sich bis dahin vor Stolz forschendem Blick verbergen und den Kampf glücklich führen konnte, sie das durchaus nicht ihrer Kraft, wie in den Beziehungen zu Oblomov, sondern nur dem beharrlichen Schweigen von Stolz und seinem zurückhaltenden Benehmen verdankte. Doch in offenem Felde war der Vorteil nicht auf ihrer Seite, und darum wollte sie durch die Frage »Wie kann ich es wissen?« einen Zoll Raum und eine Minute Zeit gewinnen, während der Feind seinen Plan deutlicher äußerte. »Sie wissen es nicht?« fragte er einfach. »Also gut, ich werde es sagen.« »Ach nein«, entschlüpfte es ihr plötzlich. Sie ergriff seine Hand und blickte ihn an, als bete sie um Gnade. »Sehen Sie, ich habe es erraten, dass Sie es wissen«, sagte er. »Warum denn nein?« fügte er dann traurig hinzu. Sie schwieg. »Wenn Sie vorausgesehen haben, dass ich mich jemals aussprechen werde, haben Sie ja auch sicher gewusst, was Sie mir antworten werden?« fragte er. »Ich sah es voraus und habe mich gequält«, sagte sie, sich in den Sessel zurücklehnend, sich vom Licht abwendend und im Geiste die Dämmerung anrufend, ihr zu Hilfe zu kommen, damit er nicht den Kampf der Verlegenheit und der Traurigkeit auf ihrem Gesichte sah. »Gequält. Das ist ein furchtbares Wort«, sagte er fast flüsternd. »Das erinnert an Dante. Lasst, die ihr eingeht, jede Hoffnung schwinden. Dann habe ich nichts mehr zu sagen. Das ist alles. Ich danke Ihnen aber auch dafür«, fügte er mit einem tiefen Seufzer hinzu. »Ich komme aus dem Chaos, aus dem Dunkel heraus und weiß wenigstens, was ich zu tun habe. Es gibt nur eine Rettung, schnell zu fliehen.« Er erhob sich. »Nein, um Gottes Willen, nein«, begann sie ängstlich und flehentlich zu ihm stürzend und wieder seine Hand ergreifend. »Haben Sie Erbarmen mit mir? Was wird dann mit mir sein?« Er setzte sich und sie auch. »Aber ich liebe Sie, Olga Sergejewna«, sagte er fast barsch. »Sie haben gesehen, was mit mir in diesem halben Jahr vorgegangen ist. Was wollen Sie denn? Vollen Triumph? Dass ich verkomme und wahnsinnig werde? Ich danke ergebenst.« Sie wechselte die Farbe. »Gehen Sie«, sagte sie voll Würde, unterdrücktem Schmerz und tiefer Traurigkeit, die sie nicht verbergen konnte. »Verzeihung, ich bin Ihnen gegenüber schuldig«, bat er sie. »Wir haben uns gezankt, bevor wir uns noch irgendetwas klargemacht haben.« Ich weiß, dass Sie das nicht wollen können. Sie können sich aber auch nicht in meine Lage versetzen, und darum erscheint Ihnen mein Wunsch, zu fliehen, seltsam. Der Mensch wird manchmal unbewusst zum Egoisten. Sie änderte die Stellung auf dem Sessel, als ob sie unbequem säße, sagte aber nichts. Nun, und wenn ich da bleibe, was kommt dabei heraus? Fuhr er fort. Sie werden mir natürlich Ihre Freundschaft anbieten, die ich ja auch ohnehin besitze. Wenn ich verreise, wird sie mir auch in einem Jahr und in 2 Jahren sicher sein. Die Freundschaft ist etwas sehr Schönes, Olga Sergejewna, wenn sie zwischen jungen Männern und Frauen Liebe heißt oder zwischen alten Leuten Erinnerung an Liebe ist. Aber Gott behüte uns davor, dass sie von der einen Seite Freundschaft und von der anderen Liebe sei. Ich weiß, dass sie sich in meiner Gesellschaft nicht langweilen. Was empfinde aber ich, wenn ich mit ihnen zusammen bin? Ja, wenn es so ist, dann verreisen sie in Gottes Namen, flüsterte sie kaum hörbar. Da bleiben, überlegte er sich laut, auf der Klinge eines Messers stehen, das ist eine schöne Freundschaft. Und geht es mir denn besser? Entgegnete sie unerwartet. Ihnen? Fragte er lebhaft. Sie? Sie leben ja nicht. Ich weiß nicht. Ich schwöre es. Ich weiß nicht. Aber wenn Sie, wenn mein gegenwärtiges Leben sich irgendwie verändert, was geschieht dann mit mir? Fügte sie traurig, fast flüsternd hinzu. Wie soll ich das verstehen? Erklären Sie es mir, um Gottes Willen, sagte er, den Sessel an sie heranschiebend, durch ihre Worte und den innerlichen, wahrhaften Ton, in welchem sie gesprochen wurden, betroffen. Er bemühte sich, ihr Gesicht zu sehen. Sie schwieg. In ihr brannte der Wunsch, ihn zu beruhigen, das Wort gequält ungesagt zu machen oder es anders zu erklären, als er es aufgefasst hatte. Sie wusste aber selbst nicht, wie sie das beginnen sollte. Sie fühlte nur dunkel, dass sie sich beide unter dem Druck eines verhängnisvollen Missverständnisses in falscher Lage befanden, dass sie beide darunter litten, dass nur er oder sie mit seiner Hilfe in die Vergangenheit und die Gegenwart Ordnung und Klarheit bringen konnte. Aber dann müsste man den Abgrund überschreiten und ihm eröffnen, was sie erlebt hatte. Wie wünschte und wie fürchtete sie sein Urteil? Ich verstehe selbst nichts. Ich befinde mich noch mehr als Sie im Chaos und Dunkel, sagte sie. Sagen Sie, glauben Sie mir? Fragte er, ihre Hand ergreifend. Grenzenlos, wie eine Mutter, das wissen Sie, antwortete sie leise. Erzählen Sie mir doch, was mit Ihnen seit unserer Trennung vorgegangen ist. Sie sind jetzt für mich undurchdringlich, und früher habe ich Ihre Gedanken von Ihrem Gesicht abgelesen. Ich glaube, dass es das einzige Mittel ist, damit wir einander verstehen. Sind Sie mit mir einverstanden? Ach ja, das ist unvermeidlich. Man muss irgendwie ein Ende machen, sprach sie bange, das nahe Geständnis voraussehend. Nemesis, Nemesis, dachte sie, den Kopf auf die Brust herabsenkend. Sie blickte zu Boden und schwieg, und ihm hatten diese einfachen Worte und noch mehr ihr Schweigen Entsetzen eingeflößt. Sie quält sich. Oh Gott, was war mit ihr? Dachte er mit kaltem Schweiß auf der Stirn und fühlte, dass ihm die Hände und Füße zitterten. Er stellte sich etwas sehr Furchtbares vor. Sie schwieg immer noch und kämpfte sichtlich mit sich. Also, Olga Sergejewna, trieb er sie zur Eile an. Sie schwieg und machte eine nervöse Bewegung, die man im Dunkel nicht unterscheiden konnte. Man hörte nur ihr seidenes Kleid knistern. »Ich sammle Mut«, sagte sie endlich. »Wenn Sie wüssten, wie schwer das ist«, fügte sie dann hinzu, sich zur Seite abwendend und den Kampf zu Ende zu führen bemüht. Sie wünschte, Stolz möchte das Ganze nicht aus ihrem Munde, sondern durch ein Wunder erfahren. Zum Glück dunkelte es schon und ihr Gesicht war schon im Schatten, nur die Stimme konnte sie verraten, und die Worte wollten ihr nicht von der Zunge, als wüsste sie nicht recht, in welchem Ton sie beginnen solle. »Mein Gott, wie schuldig ich sein muss, wenn ich mich so schäme und es mir so weh ums Herz ist«, peinigte sie sich innerlich. Und war es denn lange her, dass sie so selbstbewusst ihr eigenes und ein fremdes Schicksal gelenkt hatte und so klug und stark war? Und jetzt war sie an die Reihe gekommen, wie ein kleines Mädchen zu zittern. Scham über die Vergangenheit, die Qual der verletzten Eitelkeit in der Gegenwart und die ganze falsche Stellung peinigte sie. Es war unerträglich. »Ich werde Ihnen helfen. Sie haben geliebt«, sagte Stolz mit Mühe, so weh taten ihm die eigenen Worte. Sie bestätigte seine Annahme durch ein Schweigen, und ihn wehte Entsetzen an. »Wen denn? Ist das ein Geheimnis?« fragte er, bemüht, mit fester Stimme zu sprechen, fühlte aber, dass ihm die Lippen zitterten. Und sie quälte sich noch mehr. Sie wollte einen anderen Namen nennen und eine andere Geschichte erzählen. Sie schwankte einen Augenblick lang, es war aber nichts zu machen. Sie sagte plötzlich, wie ein Mensch, der sich im Augenblick der höchsten Gefahr vom steilen Ufer oder in die Flammen stürzt, »Oblomow«. Er erstarrte. Ein paar Minuten lang hielt das Schweigen an. »Oblomow«, wiederholte er erstaunt. »Das ist nicht wahr«, fügte er dann überzeugt mit gesenkter Stimme hinzu. »Es ist wahr«, sagte sie ruhig. »Oblomow«, wiederholte er nochmals. »Das ist unmöglich«, sagt er dann. »Das stimmt etwas nicht. Sie haben sich, Oblomow, oder endlich die Liebe selbst, nicht begriffen.« Sie schwieg. »Das ist keine Liebe, das ist etwas anderes, sage ich«, wiederholte er beharrlich. »Ja, ich habe mit ihm kokettiert, habe ihn an der Nase herumgeführt und unglücklich gemacht. Und jetzt nehme ich, Ihrer Meinung nach, Sie in Angriff«, sagte sie mit zurückgehaltener Stimme, in der wieder Tränen der Kränkung erklangen. »Liebe Olga Sergejewna, seien Sie nicht böse und sprechen Sie nicht so. Das ist nicht Ihre Art. Sie wissen, dass ich das alles nicht denke. Aber ich kann es mir nicht vorstellen. Ich begreife nicht, wie Oblomow. Er ist doch aber Ihrer Freundschaft würdig. Sie wissen nicht, wie hoch Sie ihn schätzen sollen. Warum ist er denn der Liebe nicht wert?« verteidigte sie ihn. »Ich weiß, dass die Liebe weniger anspruchsvoll ist als die Freundschaft«, sagte er. »Sie ist manchmal sogar blind, und man liebt nicht der Verdienste wegen. Das stimmt alles. Aber für die Liebe ist etwas anderes, sind manchmal Kleinigkeiten notwendig. Etwas, das weder zu bestimmen noch zu nennen ist und das mein unvergleichlicher, aber plumper Ilja nicht besitzt. Deshalb wundere ich mich.« »Hören Sie«, fuhr er lebhaft fort, »wir werden so niemals ans Ziel gelangen und einander verstehen. Schämen Sie sich nicht der Einzelheiten, schonen Sie sich eine halbe Stunde lang nicht. Erzählen Sie mir alles, und ich werde Ihnen sagen, was es war und vielleicht auch, was sein wird. Mir scheint immer, dass es nicht das Richtige war. Ach, wenn es so wäre«, fügte er eifrig hinzu, »wenn es Oblomow und kein anderer war.« »Oblomow, das bedeutet ja, dass Sie nicht der Vergangenheit und nicht der Liebe angehören, sondern dass Sie frei sind.« erzählen Sie schnell«, schloss er mit ruhiger, fast fröhlicher Stimme. »Ja, ich werde erzählen«, antwortete sie vertrauend und erfreut, dass man ihr einen Teil der Ketten abgenommen hatte. »Ich werde allein wahnsinnig, wenn Sie wüssten, wie elend mir ist. Ich weiß nicht, ob ich schuldig bin oder nicht, ob ich mich der Vergangenheit schämen oder sie bedauern soll, ob ich auf die Zukunft hoffen oder verzweifeln soll. Sie haben von Ihren Qualen gesprochen, ohne die meinigen zu ahnen. Hören Sie mir bis zu Ende zu, aber nicht mit dem Verstand, ich fürchte Ihren Verstand, lieber mit dem Herzen. Vielleicht wird es Sie daran erinnern, dass ich keine Mutter habe, dass ich wie im Walde war«, fügte sie leise mit gesenkter Stimme hinzu. »Nein«, verbesserte sie sich eilig, »schonen Sie mich nicht. Wenn es Liebe war, dann verreisen Sie.« Sie schwieg eine Weile. »Und kommen Sie wieder, wenn in Ihnen nur die Freundschaft sprechen wird. Wenn es aber nur Leichtsinn und Koketterie war, dann richten Sie mich, fliehen Sie und vergessen Sie mich.« »Hören Sie«, er drückte ihr statt einer Antwort beide Hände. Jetzt begann Olgas lange, genaue Beichte. Sie versetzte deutlich, Wort für Wort, alles das, was so lange an ihr genagt hatte, wovor sie errötete, was sie früher gerührt und glücklich gemacht hatte, und dann in den Sumpf des Leidens und der Zweifel zu versinken, aus ihrem Hirn in ein Fremdes. Sie erzählte von den Spaziergängen, vom Park, von ihren Hoffnungen, von Oblomows Klärung und Fall, vom Fliederzweig, sogar vom Kuss. Sie überging nur den schwülen Abend im Garten mit Schweigen. Wahrscheinlich deshalb, weil sie sich noch nicht darüber klar war, welch einen Anfall sie damals gehabt hatte. Zuerst hörte man nur ihr verlegenes Flüstern, aber in dem Maße, als sie sprach, wurde ihre Stimme deutlicher und freier. Sie ging vom Flüstern in halblautes Sprechen über und erhob sich dann bis zu den vollen Brusttönen. Sie schloss ruhig, als hätte sie fremde Erlebnisse erzählt. Vor ihr selbst sank ein Schleier herab. Vor ihr stand deutlich die Vergangenheit, die sie bis zu diesem Augenblicke genau zu betrachten gefürchtet hatte. Ihr eröffnete sich jetzt vieles, und sie hätte ihren Freund dreist angeblickt, wenn es nicht dunkel gewesen wäre. Sie war zu Ende und wartete sein Urteil ab. Die Antwort war aber Todesschweigen. Was hat er? Man hört kein Wort, keine Bewegung, nicht einmal einen Atemzug, als ob niemand neben ihr wäre. Dieses stumme Verhalten rief in ihr wieder Zweifel hervor. Das Schweigen dauerte fort. Was bedeutete es? Welches Urteil hatte sie vom scharfsinnigsten, nachsichtigsten Richter der ganzen Welt zu erwarten? Alle anderen würden sie erbarmungslos verurteilen. Nur er allein konnte ihr Rechtsanwalt sein. Sie hätte ihn dazu erwählt. Er würde alles begreifen, erwägen und besser als sie selbst zu ihrem Besten deuten. Er schwieg aber. War denn ihre Sache verloren? Ihr wurde wieder Angst. Die Tür öffnete sich und die beiden Kerzen, die von dem Stubenmädchen hereingebracht wurden, beleuchteten ihre Ecke. Sie wandte ihm einen schüchternen, aber gierigen und fragenden Blick zu. Er hatte die Hände gekreuzigt, blickte sie mit sanften, offenen Augen an und weidete sich an ihrer Verlegenheit. Sie atmete auf und es wurde ihr warm ums Herz. Sie seufzte beruhigt und hätte fast geweint. Zu ihr kehrte augenblicklich die Nachsicht mit sich und das Vertrauen ihm gegenüber zurück. Sie war glücklich wie ein Kind, dem man verziehen, das man beruhigt und liebkost hatte. »Ist das alles?« fragte er leise. »Alles«, sagte sie. »Und wo ist sein Brief?« Sie nahm den Brief aus der Mappe heraus und reichte ihn ihm. Er trat ans Licht, las ihn und legte ihn auf den Tisch, und seine Augen wandten sich ihr wieder mit dem Ausdruck zu, den sie bei ihm schon lange nicht beobachtet hatte. Vor ihr stand ihr selbstbewusster, ein wenig spöttischer und grenzenlos gütiger Freund von früher, der sich stets verzogen hatte. Auf seinem Gesicht war kein Schatten von Leiden und Zweifeln. Er ergriff ihre beiden Hände, küsste bald die eine, bald die andere und versank dann in tiefes Sinnen. Auch sie wurde still und beobachtete starr den Widerschein des Denkens auf seinem Gesicht. Plötzlich erhob er sich. »Mein Gott, würde ich mich denn so quälen, wenn ich wüsste, dass es sich um Oblomow handelt?« sagte er, sie so freundlich und zutraulich anblickend, als ob sie keine schreckliche Vergangenheit hinter sich hätte. Ihr wurde froh und festlich zumute. Sie wurde sich darüber klar, dass sie sich vor ihm allein geschämt hatte. Er richtete sie aber nicht und floh nicht. Was ging sie das Urteil der ganzen Welt an? Er beherrschte sich wieder und war froh, doch das genügte ihr nicht. Sie sah, dass sie freigesprochen war, doch sie wollte wie eine Angeklagte ihr Urteil wissen. Er griff aber nach dem Hut. »Wohin?« fragte sie. »Sie sind aufgeregt. Ruhen Sie aus«, sagte er. »Wir sprechen morgen weiter.« »Sie wollen, dass ich die ganze Nacht nicht schlafe?« unterbrach sie ihn, seine Hand ergreifend und ihn zum Sitzen einladend. »Sie wollen gehen, ohne mir zu sagen, was es war, was ich jetzt bin und was ich sein werde? Andrej Iwanowitsch, haben Sie Mitleid mit mir. Wer wird es mir sonst sagen? Wer wird mich bestrafen, wenn ich es verdient habe? Oder wer verzeiht mir?« fügte sie hinzu und blickte ihn mit so zärtlicher Freundschaft an, dass er den Hut fortwarf und vor ihr fast niedergekniet wäre. »Sie, Engel, erlauben Sie, dass ich mein Engel sage. Quälen Sie sich nicht unnütz. Man braucht Sie weder zu richten noch zu begnadigen. Ich habe zu Ihrem Bericht nichts mehr hinzuzufügen. Was für Zweifel können Sie hegen? Sie wollen wissen, was das war, wie das heißt? Sie wissen es längst. Wo ist Oblomows Brief?« Er nahm den Brief vom Tisch. »Hören Sie zu.« Er las. »Ihr gegenwärtiges Ich liebe, ist nicht gegenwärtige, sondern zukünftige Liebe. Das ist nur das unbewusste Verlangen zu lieben, das sich in Ermangelung von echter Nahrung bei Frauen manchmal im Liebkosen eines Kindes, einer anderen Frau oder einfach in Tränen und in hysterischen Anfällen äußert. Sie haben sich geirrt, las Stolz dieses Wort betonend. Vor ihnen steht nicht derjenige, den sie erwartet, von dem sie geträumt haben. Warten Sie, er wird kommen, und dann werden Sie erwachen und sich über Ihren Irrtum ärgern und schämen. Sehen Sie, wie wahr das ist, sagte er. Sie haben sich über Ihren Irrtum geschämt und geärgert. Man kann nichts mehr hinzufügen. Er hat Recht gehabt, und Sie haben ihm nicht geglaubt. Das ist Ihre Schuld. Sie hätten sich damals gleich trennen sollen, doch Ihre Schönheit hat ihn besiegt, und Sie waren von seiner taubenhaften Zärtlichkeit gerührt, fügte er ein wenig spöttisch hinzu. Ich habe ihm nicht geglaubt. Ich dachte, das Herz irre nicht. Nein, es irrt sich und stößt manchmal ins Verderben. Aber Ihr Herz hat ja gar nicht mitgesprochen, fügte er hinzu. Es war einerseits Einbildung und Eitelkeit und andererseits Schwäche. Und Sie haben gefürchtet, dass es der einzige Feiertag Ihres Lebens wäre, dass dieser klare Strahl Ihr Leben erhellt hätte und dass darauf ewige Nacht folgen würde. Und die Tränen, sagte sie, sind sie mir denn nicht vom Herzen gekommen, wenn ich geweint habe? Ich habe nicht gelogen, ich war aufrichtig. Mein Gott, worüber weinen die Frauen denn nicht? Sie haben ja selbst gesagt, dass es ihnen um den Fliederstrauß und die Lieblingsbank leid tat. Fügen Sie noch die betrogene Eitelkeit, die misslungene Rolle einer Retterin und ein wenig Gewohnheit hinzu. Wie viel Ursachen, um zu weinen. Und unsere Begegnungen und Spaziergänge waren auch ein Irrtum? Erinnern Sie sich, dass ich bei ihm gewesen bin? Schloss sie verlegen und schien ihre Worte selbst übertäuben zu wollen. Sie bestrebte sich, sich selbst anzuklagen, nur damit er sie eifriger verteidigte und um in seinen Augen immer mehr Recht zu haben. Aus ihrem Bericht ist zu ersehen, dass sie bei den letzten Zusammenkünften gar nicht mehr wussten, worüber sie sprechen sollten. Ihrer sogenannten Liebe mangelte es auch an Inhalt. Sie konnte nicht weiterschreiten. Ihr hattet euch noch vor eurem Bruch getrennt und waret nicht der Liebe, sondern ihrem Schämen, den ihr euch selbst ausgedacht hattet, treu. Das ist das ganze Geheimnis. Und der Kuss, flüsterte sie so leise, dass er es nicht hörte, sondern erriet. Oh, das ist wichtig, sagte er mit komischer Strenge. Man müsste sie deswegen beim Mittagessen eines Gerichtes berauben. Er blickte sie mit stets wachsender Liebe und Zärtlichkeit an. Ein Scherz entschuldigt einen solchen Irrtum nicht, entgegnete sie streng, durch seine Gleichgültigkeit und seinen nachlässigen Ton verletzt. Mir wäre leichter, wenn Sie mich durch irgendein barsches Wort gestraft und meine Schuld beim rechten Namen genannt hätten. Ich würde auch nicht scherzen, wenn es sich nicht um Ilja, sondern um einen anderen handeln würde. Dann hätte der Irrtum mit einem Unglück enden können. Doch ich kenne Oblomow. Ein anderer? Nie, unterbrach sie ihn errötend. Ich habe ihn besser kennengelernt als Sie. Sehen Sie, bestätigte er. Wenn er sich aber verändert und mir gefolgt hätte, wenn er lebendig geworden wäre, würde ich ihn denn da nicht lieben? Wäre es auch dann Lüge und Irrtum gewesen? Sprach sie, um die Sache von allen Seiten zu betrachten und nicht den geringsten Fleck, nicht die kleinste Unklarheit daran haften zu lassen. Das heißt, wenn an seiner Stelle ein anderer Mensch wäre, unterbrach sie stolz, es besteht kein Zweifel, dass eure Beziehungen sich dann zur Liebe entwickelt und gefestigt hätten. Und dann, das ist aber ein anderer Roman und ein anderer Held, der uns nichts angeht. Sie seufzte auf, als hätte sie ihre Seele von der letzten Last befreit. Beide schwiegen. »Ach, welch ein Glück ist es, zu genesen«, sprach sie langsam, als blühe sie auf, und richtete auf ihn einen Blick, der von so tiefer Dankbarkeit und so warmer, unbeschreiblicher Freundschaft erfüllt war, dass er darin den Funken zu erhaschen glaubte, den er schon fast seit einem Jahr vergeblich gesucht hatte. Ihn überlief ein freudiges Zittern. »Nein, ich gesunde«, sagte er sinnend. Ach, wenn ich nur Gewissheit gehabt hätte, dass Ilja der Held dieses Romans war. Wie viel Zeit und wie viel Kraft habe ich verloren. Warum? Wozu? Sagt er fast ärgerlich. Doch dann schien er diesen Ärger von sich abzuschütteln und aus diesem tiefen Sinnen zu erwachen. Seine Stirn glättete sich und seine Augen blickten vor. Aber das war wohl unvermeidlich. Doch wie ruhig und wie glücklich bin ich jetzt, fügte er wonnentrunken hinzu. Es ist wie ein Traum, als ob nichts geschehen wäre, sagte sie sinnend und kaum hörbar über ihre plötzliche Wiedergeburt erstaunt. Sie haben mich nicht nur von der Scham und der Reue, sondern auch vom Schmerz und der Bitternis, überhaupt von allem befreit. Wie haben Sie das fertiggebracht? Fragte sie leise. Und das alles wird vergehen? Dieser Irrtum? Ich glaube, es ist schon vergangen, sagte er, sie zum ersten Mal mit leidenschaftlichen Augen betrachtend, ohne es zu verbergen. Das heißt, alles das, was war. Und wird das, was kommt, kein Irrtum, sondern Wahrheit sein? Fragte sie, ohne zu Ende zu sprechen. Hier steht es, entschied er, indem er wieder den Brief ergriff. Vor Ihnen steht nicht derjenige, den Sie erwartet und von dem Sie geträumt haben. Er wird kommen und Sie werden erwachen. Und lieben, füge ich hinzu. Sie werden so lieben, dass nicht nur ein Jahr, sondern ein ganzes Leben für diese Liebe nicht hinreichen wird. Ich weiß nur nicht, wen, schloss er, sie mit den Augen durchdringend. Sie senkte den Blick und presste die Lippen aufeinander. Doch durch die Lider drangen Strahlen hindurch. Die Lippen wollten ein Lächeln zurückhalten, doch es gelang ihnen nicht. Sie blickte ihn an und lachte so von Herzen laut, dass ihr sogar Tränen in die Augen kamen. »Ich habe Ihnen gesagt, was mit Ihnen war und sogar das, was mit Ihnen sein wird, Olga Sergejewna«, schloss er. »Und werden Sie mir auf meine Frage, die Sie mich nicht aussprechen ließen, nichts antworten?« »Was kann ich denn darauf sagen?« fragte sie verlegen. »Hätte ich denn das Recht, Ihnen das zu sagen, was Sie so brauchen und was Sie so verdienen?« fügte sie flüsternd hinzu und blickte ihn verschämt an. Er glaubte in diesem Blick wieder das Aufleuchten von noch nie dagewesener Freundschaft zu sehen, und er erbebte wieder vor Glück. »Beeilen Sie sich nicht«, fügte er hinzu. »Sagen Sie, was ich wert bin, wenn Ihre Herzenstrauer, diese Anstandstrauer, zu Ende ist. Mir hat dieses Jahr nicht wenig gebracht, und jetzt entscheiden Sie nur die Frage, ob ich fahren oder dableiben soll.« »Hören Sie, Sie kokettieren mit mir«, sagte sie plötzlich fröhlich. »Oh nein«, bemerkte er bedeutungsvoll, »das ist nicht mehr dieselbe Frage. Sie hat jetzt einen anderen Sinn. In welcher Eigenschaft bleibe ich da?« Sie wurde plötzlich verlegen. »Sie sehen, dass ich nicht kokettiere«, scherzte er. »Wir müssen ja nach dem heutigen Gespräch einander anders gegenüberstehen. Wir sind beide nicht mehr dieselben wie gestern.« »Ich weiß nicht«, flüsterte sie noch verlegener. »Erlauben Sie mir, Ihnen zu raten?« »Sprechen Sie, ich gehorche Ihnen blindlings«, fügte sie mit fast leidenschaftlicher Demut hinzu. »Heiraten Sie mich in der Erwartung, dass er kommt.« »Ich wage es noch nicht«, flüsterte sie, das Gesicht mit den Händen bedeckend, erregt, aber glücklich. »Warum wagen Sie es denn nicht?« fragte er auch flüsternd und ihren Kopf an sich ziehend. »Und die Vergangenheit?« flüsterte sie wieder, ihm den Kopf wie einer Mutter auf die Brust legend. Er zog ihr die Hände leise vom Gesicht fort, küsste sie auf den Kopf, bewunderte lange ihre Verlegenheit und blickte entzückt auf die ihr in die Augen getretenen und wieder trocknenden Tränen. »Sie wird verblassen wie ihr Flieder«, schloss er. »Sie haben gelernt. Jetzt ist die Zeit zum Genießen gekommen. Jetzt beginnt das Leben. Überlassen Sie mir Ihre Zukunft und denken Sie an nichts. Ich übernehme die Verantwortung für alles. Gehen wir zur Tante.« Stolz ging spät nach Hause. »Ich habe das, was mir zukommt, gefunden«, dachte er. »Die Bäume, den Himmel, den See und selbst den vom Wasser aufsteigenden Nebel mit verliebten Augen betrachtend. Es ist gekommen. Wie viel Jahre dürste ich nach Liebe, gedulde mich und spare meine Seelenkräfte. Wie lange habe ich gewartet. Jetzt ist alles belohnt. Das ist das höchste menschliche Glück. Alles trat jetzt in seinen Augen hinter dem Glück zurück. Das Kontor, der Wagen des Vaters, die Gemslederhandschuhe, die fettigen Rechnungen, das ganze geschäftliche Leben. In seiner Erinnerung erstand nur das duftende Zimmer seiner Mutter, die Variationen von Herz, die fürstliche Galerie, die blauen Augen und gepuderten kastanienbraunen Haare. Das alles wurde von einer zarten Stimme, von Olgas Stimme, übertönt. Er hörte im Geiste ihren Gesang. »Olga, mein Weib«, flüsterte er in Leidenschaft erbebend. »Alles ist gefunden. Ich habe nichts mehr zu suchen und brauche nirgends mehr hinzugehen.« Und er ging sinnend und vom Glück betäubt nach Hause, ohne den Weg und die Straßen zu beachten. Olga folgte ihm lange mit den Augen, öffnete dann das Fenster und atmete ein paar Minuten lang die nächtliche Frische ein. Ihre Erregung hatte sich ein wenig beruhigt, ihre Brust atmete gleichmäßiger. Sie richtete die Augen auf den See und in die Ferne und sann so still und tief nach, als wäre sie im Schlaf. Sie wollte das, was sie dachte und fühlte, auffangen. Es gelang ihr aber nicht. Die Gedanken wogten wie Wellen und das Blut floss so rhythmisch durch ihre Adern. Sie empfand großes Glück und konnte nicht bestimmen, wo sich sein Ursprung und seine Grenzen befanden und was es war. Sie dachte, warum es ihr wohl so still, friedlich, ruhig und wohl war, während »Ich bin seine Braut«, flüsterte sie. »Ich bin Braut«, denkt ein Mädchen, vor Stolz bebend, beim Eintreten dieses Momentes, der ihr ganzes Leben beleuchtet. Sie wächst in die Höhe und schaut von da auf den dunklen Pfad herab, auf dem sie gestern einsam und unbemerkt gewandert ist. Warum bebte Olga nicht? Auch sie war unbemerkt auf einsamem Pfad gewandelt. Ach, ihr war auf dem Kreuzweg eher begegnet, hatte ihr die Hand gereicht, aber sie nicht ins Licht der blendenden Strahlen, sondern gleichsam zu einem weiten Fluss, zu unabsehbaren Feldern und freundlich lächelnden Hügeln geführt. Sie blinzelte nicht vor Glanz, ihr Herz erstarrte nicht und ihre Fantasie flammte nicht auf. Sie ließ den Blick mit stiller Freude auf den Wogen des Lebens, auf seinen weiten Feldern und den grünen Hügeln ruhen. Ihre Schultern überlief kein Zittern, ihr Blick leuchtete nicht vor Stolz auf. Erst dann, als sie den Blick von den Feldern und Hügeln auf denjenigen, der ihr die Hand reichte, richtete, fühlte sie, dass ihr langsam eine Träne über die Wange rollte. Sie saß noch immer da, als schliefe sie. So still war der Traum ihres Glückes. Sie rührte sich nicht und atmete fast nicht. In Träumen versunken, blickte sie in die stille, blau schimmernde Nacht hinein, die mit sanftem Licht, mit Wärme und Duft erfüllt war. Das Glück hatte seine weiten Flügel ausgebreitet und glitt langsam wie eine Wolke am Himmel über ihren Kopf hin. In diesem Traum sah sie sich nicht für 2 Stunden in Tüll und Spitze eingewickelt und dann das ganze Leben lang in Lumpen des Alltags. Sie träumte von keinem Festmahl, von keinen Lichtern und fröhlichen Stimmen. Sie träumte von einem so einfachen, so schmucklosen Glück, dass sie noch einmal, ohne vor Stolz zu beben, sondern nur in tiefer Rührung flüsterte, »Ich bin seine Braut.« Ende von Abschnitt 43. Gelesen von Jessi, Dessau-Roßlau, im April 2025.